Kapitel 7 Aperitif mit Huppertz. Es ist Abend. Ich sitze im Rin Tin Tin, einer schicken kleinen italienischen Bar, und warte auf Arno Huppertz. Wir müssen einmal über neue Sendungen sprechen. Ich sehe da Möglichkeiten, hat er erklärt. Ich habe angenommen. Ich sehe auf die Uhr. Er hat Verspätung. Da höre ich ihn hinter mir. Ciao, Marion. Entschuldige die Verspätung. Ein wichtiger Anruf. Er spricht von Mal zu Mal lauter. Er brüllt wie ein Löwe, denke ich. Warum fallen einem zu Huppertz immer nur Tiere ein? Er lässt sich eine Zigarre im Mund auf den Stuhl vor mir fallen. Ich hasse seine Zigarren. Das war ein Tag. Was, Marion? Erst die Geschichte mit deinem Freund? Er ruft den Kellner und bestellt zwei Gläser Prosecco. Luca ist nicht mein Freund, höre ich mich sagen. Lüg doch nicht. Ich lüge nicht. Ich gehe doch nicht mit so einem Loser. Er ist doch jetzt Regisseur, der Herr, sagt er ironisch. Regisseur? Amateurfilmer? Ein armes Schwein, sonst nichts. Aber du bist mit ihm. Das ist nicht fair. Ein Sommerflirt, na gut. Was sollte ich denn tun? Allein in Köln? Wir sind nach Sardinien gefahren und ich... Jetzt weine ich ein bisschen. Gelernt ist gelernt. Nach einer kleinen Pause sage ich, was mit mir ist, hat sie nicht interessiert. Sie fahren weg und dann... Huppertz kommt näher. Er will mich küssen. Nein, ein leichtes Abenteuer, das suchen sie. Und wie es mir geht und wie ich mich fühle, das ist ihnen egal. Aber was sagst du denn, da Kleine? Er spricht wieder sehr laut. Alle sehen uns an. Stört ihn das nicht? Nein, er spricht weiter. Aber Marion, heute Morgen hast du es doch gesehen. Was? Hast du das denn nicht verstanden? Das ganze Theater nur deinetwegen? Portemonnaie und Polizei, wie in einem dummen Fernsehfilm. Ich lächle ihn an. Für mich haben sie das getan? Dem Luca das Portemonnaie in die Tasche gesteckt und alles? Einfache Sache. Erst wollte ich ja auch gar nicht die Polizei rufen. Aber als Martin die Idee hatte, dachte ich, warum nicht? Regisseur wollte er werden. Taschendieb ist er geworden. Der ist erledigt. Regisseur. Huppertz lacht laut. Wie immer zu laut. Neben unserem Tisch steht jetzt eine Frau. Herr Huppertz? Er sieht sie an. Ja? Wir kennen uns. Ich war heute Morgen schon bei Ihnen im Studio. Die Polizei. Dein Freund und Helfer. Setzen Sie sich doch zu uns. Nein, danke. Ich habe schon eine halbe Stunde an dem Tisch hinter Ihnen gesessen. Sehr interessant, was Sie da erzählt haben. Kommen Sie bitte mit auf die Wache. Jetzt lacht er nicht mehr. Er sieht mich an. Ganz leise sagt er nur: Du. Du. Ich gebe der Polizistin die Hand. Danke, sage ich. Zwei Stunden später ist Luca frei. Wir umarmen uns. Ich erzähle ihm von meinem Aperitif mit Huppertz. Das hast du großartig gemacht, sagt er. Jetzt können wir den Film fertig machen.